denkt, dass es sich freut, ich bin so eitel wie ein Papagei. Ich mache mich so schön ich kann, ich mal mich wie ein Ölbild an und dufte wie ein Blumenbeet im Mai. Jeden Mann bezauber ich im Nu, nur einen nicht und dieser Mann bist du. Was nützt mir Damen, schönstes Kleid, die Malerei, die Duftigkeit, wenn's jeden Mann nur dich alleine freut? Manchmal könnte ich zerspringen, denn es will mir nicht gelingen, dass du dich einmal erwärmst für mich. Von den anderen munteren Knaben könnte ich ein Dutzend haben, aber leider bin ich wild auf dich, nur dich. Ich zieh mir an mein schönstes Kleid, weil ich mir denk, dass es dich freut, ich bin so eitel wie ein Papagei. Ich mache mich so schön ich kann, ich mal mich wie ein Ölbild an und dufte wie ein Blumenbeet im Mai. Jeden Mann bezauber ich im Nu, nur einen nicht und dieser Mann bist du. Was nützt mir da mein schönstes Kleid, die Malerei, die Duftigkeit, wenn's jeden Mann nur dich alleine freut? Und dann werd ich dich erschlagen und dann hat die liebe Seele Ruhe. Ja, da kommst du in die Hölle, da spielt eine Tanzkapelle und des Teufels Oma singt dazu. Uhu! Dass es dich freut. Ah. Ich mache mich so schön ich kann, ich mal mich wie ein Ölbild an. Was nützt mir da mein schönstes Kleid, die Malerei, die Duftigkeit, wenn's jeden Mann nur dich allein nicht freut? Dumm von dir, ich